Wir hören es am Toben unserer Feinde. Wissen es im Kreise unserer Freunde. Und mancher Enkel fragt sich schon warum. Der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um. Die Seele regt sich frei aus tiefem Flamme. In deutschen Herzen lodert neue Flamme. Und manch gebeugter Nacken regt sich stumm. Der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um. Gerechtigkeit beginnt sich zu erheben. Nicht jeder Lichter macht den Rücken krumm. Der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um.